ich gehe und die Straßen sind leer. Ich verstehe selbst die Echo nicht mehr. Bin alleine wie die Steine. Isso.